أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم ولا نوم ولا نوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ایک آواز سے پڑھیں من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. In einem Hadith heißt es, dass wer diesen Vers liest, also die Ayatul Kursi, den Thronvers liest, wenn er in sein Bett geht, den wird vor Allah Schutz gewährt und der Shaitan kommt bis zum Morgen nicht in seine Nähe. Das wird überliefert von Al-Bukhari. Ja, diese Version von dem Hadith, die lese ich euch einmal vor. An Abi Hurairah radiallahu an qal, von Abu Hurairah radiallahu an wird überliefert, dass er sagte: Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi zakati Ramadan. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab mir die Aufgabe oder ernannte mich mit dem Bewachen der Zakat des Ramadan. Das ist Sadaqatul Fitr, was man am Ende von Ramadan an Almosen gibt für die Armen und Bedürftigen. Und das sollte Abu Huraira bewachen. فَآتَانِي آتٍ, da kam jemand zu mir, فَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ, und fing an mit beiden Händen vom Essen, von den Speisen, die dort gesammelt waren, fing er an mit beiden Händen daraus zu schöpfen. فَأَخَذْتُهُ, da fasste ich ihn, فَقُلْتُ, und ich sagte zu ihm, لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam, ich bring dich gewiss zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Also ich habe dich jetzt gefangen und ich gehe mit dir dahin. فقص الحديث فقال, da fing er an zu sprechen und sagte, إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظا, dass wenn du dich in dein Bett begibst zum Schlafen, zum Hinlegen, dann lies آية الكرسي, genau diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, und es wird mit dir bleiben, ein Beschützer von Allah wird mit dir bleiben, Beschützer von Allah werden mit dir bleiben, ولا يقربك شيطان, und kein Shaitan, kein Satan wird in deine Nähe geraten, حتى تصبح, bis dass der Morgen kommt. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, als der Gesandte Allahs, der Prophet, davon erfuhr, sagte er, صدقك, er hat die Wahrheit zu dir gesagt, وهو كذوب, wo er doch ein Lügner ist, ذاك الشيطان, wahrlich, das war Shaitan. Ja, aus einem anderen Hadith, die längere Version davon, erfahren wir auch, dass das 3 Tage hintereinander, 3 Nächte hintereinander passiert ist, dass dieser Shaitan zu Abu Huraira kam und von der Speise stehlen wollte. Und aus diesem Hadith erfahren wir auch, dass Shaitan also, die Djinn, die Feuerwesen und die Shayatin, verschiedene Gestalten und sogar Menschengestalten annehmen können. Ja, aus Hadithen erfahren wir auch, dass die Gestalten von Schlange oder Hund oder andere Wesen auch annehmen können. Diese Fähigkeit wurde ihnen gegeben. Was die Almosen angeht, erfahren wir also auch, dass nicht immer Geld gespendet wird. Im Gegenteil, gerade bei Sadaqat al-Fitr, werden Speisen wie Reis, Getreide und Datteln etc. gesammelt. Und die wurden also alle gesammelt. Und wir erfahren also aus dem Hadith, aus der anderen längeren Version, dass Abu Huraira 3 Nächte lang dort Wache stand, damit keiner davon nimmt. Das heißt also auch, es wurde wirklich mit Plan gesammelt, an einer Stelle gesammelt, damit es auch planmäßig wirklich an die Bedürftigen weitergegeben werden kann. Und diese Almosen bedeutet also nicht nur auf dem Weg zur Moschee einem Armen mal was in die Hand zu drücken, sondern hier sehen wir wirklich, dass eine Planung, eine Bewachung dahinter stand. Dann sehen wir auch, dass Shaitan kam und vom Besitz stehlen wollte. Ja, also dass auch wir unsere Besitztümer auch beschützen müssen. Ja, wir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ayatul Kursi, verschiedene Dinge, die man tut, die wir noch erfahren und lernen werden, auch um auch einen gewissen Schutz zu gewährleisten. Wir erfahren hier auch diese große Macht, Kraft in diesem Thronvers, dass er einen Schutz von Allah herbeiholt. Engel werden bei einem sein, die ganze Nacht überstehen sie, die Shayatin können einem nicht in die Nähe geraten, und zwar sogar in einem solchen Zustand, wo der Mensch eigentlich schutzlos ist, wenn er schläft. Ja? Und Abu Huraira war ja auch nachts dort, hat ja auch nachts dort Wache gestanden, und das war ihm also dann auch ein Schutz. Wir erfahren auch aus diesem Hadith, dass Shaitan also nicht immer nur ausschließlich Falsches redet. Schlechtes redet, Lüge spricht, sondern manchmal redet er sogar wahr, um damit noch mehr Übel zu tun. Ja, das ist ja diese List oder Trick von Shaitan, dass er dich manchmal 100 Frömmigkeiten tun lässt, um dich vielleicht zu einem großen, verheerenden Übel zu führen. Ja, wie die Augendienerei, dass man etwas tut, damit die Leute einen loben und gut und toll finden und nicht für Allahs Wohlgefallen. Und dabei dann alle guten Taten verschwendet werden.